www.fabrik.de. Наши сучки лучше всех! Bitch, mich nennt man Quack Ali und man showed it, es kriegst your money. Yeah. Ich mach'n Club mit Host Party, schwing dein Arschlampe und check mir'n Bacardi. Hör auf zu zögern, zieh dich aus, rock die Tanzfläche, bloß das ganze Haus und frag mich nicht wieder, ob ich mit dir tanze. Die Knarren da ist lang, guck nicht durch, was hier geht. Cash, Drogen und Knarren in seinem Club, kriegst du Chris und Kuba, zieh da ab und bomb, Bitch. Mensches, kommst du mit Backstage und machst Tickets mit dem Flavor. Wie aus Hollywood, Nacht, Nebo, die Blam. Bloß kaputt und wer Stress macht, wird zu Asch und Schund. Wie jetzt, so läuft in unserem Club. Club, das ist Hurenclub. Das ist Läuferclub. Das ist unser Club. Club, das ist Räuberclub. Sein fucking Club, aber unser Club. Оригинальное место, чтоб отдохнуть с братвой. Реально посидеть, тёлок потоптать гурьбой. Что такое? Хочется, а ну постой. Садись ко мне на колени, мне очередной раз. О, Ева, дай меня в экстаз. Скорее, быстрее, нежнее. О, бэби, это класс, это крас. Рюмку поднимай за наши движения. Выпивай за нас. Менты отдаст. Тонкий полицай, не-не, юнг. Где комтхений край? Это наш ревир, колоду мы тусуем чётко. Дела ворочаем сломы. Словы и водка, тёлки, в клубе нет хлопот. Не путай рамсы, а то получишь пулю в лоб. Ты не жлоб, ништяк, держи каба. Пью до дна за клуб и за нас, братва. Клуб, das ist Hurenclub. Das ist Läuferclub. Das ist unser Club. Club, das ist Räuberclub. Sein fucking Club, aber unser Club. Wie ne Diva, willst auf Biva mit MC, ab dem der die macht, die Divas Freak macht, hat wie ein Lieber, wird doch spinnen, viele Lieder, der wieder die Lieder, die niemals niemand lieb hat, lieber als Krieger und Sieger wieder Beat macht, denn mein Flavor ist besser, als es aus Hollywood sind, deshalb kriegt ihr Partys an, bis eure Anlagen kaputt sind, das gilt für jeden, besonders für die Divas, und Mama sieht das und Senorita. Das ist Räuberclub, sein fucking Club, aber unser Club. Das Entscheid muss so sein, man muss über Song rhyme. Wer Leute tanzen lässt, die auch was davon peilen. Die nur in diesem Augenblick auf die Musik achten. Sie stoppen fetten Hip-Hop reinziehen und später klatschen nach. Nein, Demos fangen, denn sie brauchen's auf die Ohren. Dann nix mal zu Hause hören und dann drop perform. Also stell dir vor, dope Musik, dope Crowd. Wax wird leise und der Rest alles laut. Club, das ist Hurenclub. Das ist Läuferclub. Das ist unser Club. Club, das ist Räuberclub. Sein fucking Club, aber unser.